Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Neo Crypt. dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Neo Crypt. Sputnik Heimspiel. Thank you. Sauces. DJ Set on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Neo Crypt. Je laisse serait le vent baigné, ma tête nue. Un bohémien par la nature. Für tausende Party-Peeps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Bless me to my days. Bye. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Neo Red. We'll be right back. Deep down, go down, lay down, inside my heart and my soul.